Eine Sendung aus und über die DDR. Jeden letzten Montag im Monat. Ab 21 Uhr auf UKW 100,6 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Zwar nicht aus den Katakomben von Berlin-Mitte, sondern aus dem Studio im zweiten Stock. Schönen guten Abend. Radio Glasnost schaltet sich wieder eine Stunde ins Geschehen ein. Geschehen ist jedenfalls eine ganze Menge rund um die Umweltbibliothek. Und genau darum dreht sich die heutige Radio Glasnost-Sendung. Ja, Ille Terrible von den Lolitas. Das ist ziemlich schrecklich, auch so schrecklich wie das, was sich gerade hier im Studio ereignet hat. Der Redakteur hat der Nachrichtenredaktion den Saft abgedreht und ich möchte mich dann nochmal entschuldigen bei Dirk und Karin. Das war so nicht gemeint, es war ein Versehen. Im Mittelpunkt staatlichen Interesses stand in den letzten Tagen die Umweltbibliothek in der Kriebenowstraße. Sie befindet sich dort in den Räumen der Zionsgemeinde, für die, die es immer noch nicht wissen. In der Nacht vom 24. zum 25. November bekam Pfarrer Simon ungebetenen Besuch. Es waren keine in Not geratenen Christen, die dort an der Haustür klingelten, sondern, aber halt, soweit sind wir jetzt noch nicht, drehen wir das Band noch mal ein bisschen zurück. Bevor wir auf die Durchsuchung der Umweltbibliothek uns stürzen, gehen wir der Frage nach, was dort eigentlich passiert, wenn sie nicht gerade durchsucht wird. Und wie der Zufall so spielt, befragten wir dazu Wolfgang Rüdenklau, bevor er ein paar ungemütliche Nächte hinter Gittern verbringen musste. Unser Reporter hat sich also mit Rüdenklau unterhalten und das Ganze muss ihn so fasziniert haben, dass er dabei vergaß, den Rekorder zu überprüfen. Jedenfalls dreht die Geschwindigkeit der Unterhaltung am Ende etwas auf. Die Batterien waren leer. Wir sitzen hier in der Griebenowstraße 16 in Ost-Berlin in dem Keller der Pfarrgemeinde in der Umweltbibliothek. Hier findet zurzeit eine Diskussion zum Thema AIDS statt, oben in der UB-Galerie. Gleichzeitig ist dort eine Ausstellung von Igo Tatschke zu sehen. Hier unten, die Buchregale sind gefüllt mit Büchern zu ökologischen Themen, zu Reisethemen, zu Friedensthematik. Wolfgang, du bist einer der aktivsten Mitarbeiter hier in der Umweltbibliothek. Wie hat das Ganze begonnen und was ist eure Absicht mit der Umweltbibliothek? Was wollt ihr erreichen? Wen wollt ihr erreichen? Ja, also erstmal, ich weiß nicht, ob ich einer der aktivsten Mitarbeiter bin. Jeder hilft hier eigentlich nach seinen Kräften mit. Ich erübrige natürlich sehr viel Zeit für die Umweltbibliothek. Wir haben die Umweltbibliothek im September vorigen Jahres gegründet, also eröffnet, haben eigentlich schon angefangen im Mai vorigen Jahres. Wir wollten zu Friedens-, Umwelt- und Dritte-Welt-Themen eine Art alternatives Informationszentrum machen, und zwar also für Leute, die auf der Strecke arbeiten wollen, andererseits aber auch für Leute, die ziemlich neu sind und überhaupt erstmal reinriechen wollen, die bisher kein Angebot hatten, jedenfalls kein systematisches Angebot, und das jetzt hier vorfinden. Wir haben dann ziemlich großen Kreis mittlerweile von Leuten, die hierher kommen, Schüler, Studenten, manchmal sogar Lehrer, auch Wissenschaftler. Es sind zum Teil natürlich Aussteiger, zum anderen Teil aber auch ganz normale Bürger. Die Umweltbibliothek wird ja hier in der Griebenowstraße 16 von einer evangelischen Kirchgemeinde mit unterstützt und getragen. Wie sind eure Kontakte zu staatlichen Stellen? Habt ihr überhaupt solche Kontakte? Gibt es da eine punktuelle Zusammenarbeit, vielleicht im Austausch von Informationen oder Publikationen? Oder habt ihr versucht, mit staatlichen Organisationen, die sich mit der Frage Umweltschutz in der DDR beschäftigen, in Kontakt zu treten? Also wir existieren als Friedens- und Umweltkreis nicht erst seit vorigem Jahr, seit 1983. Wir haben da eine ganze Strecke von Erfahrung mit staatlichen Institutionen. Die sind meistens negativer Art, dass diese Leute weitgehend dialogunfähig sind. Das heißt also, auf Eingaben antworten sie im Allgemeinen ausweichend oder wegleugnend. Also etwa gibt es kein Waldsterben und kein Smog, es gibt bloß Waldschäden und zuweilen Industrienebel, aber die Intensität wird halt geleugnet. Wenn man dann über Fakten verfügt, dann weichen sie ein Stückchen zurück, geben ab und zu einige Informationen preis, die man aber auch letztlich schon hat, eigentlich bloß Frontbegradigung. Wir haben erstmal ziemlich negative Erfahrungen mit staatlichen Institutionen gemacht. Das muss nicht immer so bleiben. Wir versuchen erstmal innerhalb der Bevölkerung für einfache Leute ökologische Aufklärung zu machen. Wir sind unter dem Dach einer evangelischen Kirchgemeinde und sprechen von daher natürlich zuerst Christen an, aber es kommen auch viele Nicht-Christen. Gibt es bestimmte Themenbereiche, in denen Arbeitsgruppen tätig sind, oder bestimmte bevorzugte thematische Bereiche, mit denen ihr euch beschäftigt? Also wir haben verschiedene Bereiche hier in der Umweltbibliothek. Wir sind zuerst einmal ein Informationskreis hauptsächlich, aber da gibt es eben verschiedene Bereiche. Das ist einmal die Bibliothek selbst, dann versuchen wir einige Broschüren herauszugeben. Also etwa haben wir da das Ausstiegskonzept der AL für West-Berlin und die DDR nachgedruckt. Ausstiegskonzept aus der Atomenergie, ja? Ausstiegskonzept aus der Atomenergie. Einstieg in Alternativenergien. Dann haben wir ein Informationsblatt, das sich recht gut entwickelt, sowohl vom Umfang als auch vom Inhalt her. Dann haben wir die UB-Galerie, das ist also erst einmal ein Ausstellungsraum. Dann haben wir auch die Möglichkeit, Kaffee zu trinken. Und schließlich ist dann noch eine Vortragsreihe in der UB-Galerie. Welche Vorträge sind denn da schon gelaufen und wie ist die Resonanz auf solche Vorträge? Wie viele Leute kommen da? Also die Resonanz ist ganz unterschiedlich. Es sind Vorträge nicht nur zu ökologischen Themen, sondern eben auch zu Friedensthemen, zu Reisen, letztens etwa. Heute zu AIDS, die stellen sich also AIDS-Experten vor und antworten auf Fragen. Die Resonanz ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich, ebenso wie das Publikum. Etwa 50 Leute, würde ich sagen, manchmal wesentlich mehr, nämlich zu den Ausstellungseröffnungen, die immer unsere Räume also wirklich überbelasten, sodass wir uns fragen, wie weit wir das tragen können noch auf Dauer. Es ist sehr schön, dass sich zum ersten Mal aus der ganzen Stadt Leute treffen können, um hier zu kommunizieren. Es war ziemlich frei eigentlich. Zu Themen, zu bestimmten Themen, aber eben auch völlig ohne Thema oben im Café während der Ausstellung. Beschränkt sich der Wirkungsbereich der Umweltbibliothek nur auf Berlin oder könnte man erste, ja auch weitergreifende Wirkungen registrieren? Ja, wir haben im Zusammenhang mit unseren Infoblättern, aber auch mit bestimmten Themen hier, die wir bearbeiten, also etwa Alternativenergie, Kontakte in die ganze DDR hinein, haben mit vielen Gruppen ständigen Dialog. Und ich denke, dass sich das auch ziemlich rasant erweitert. Für unser Verhältnis ist es wirklich erstaunlich und keiner hätte das vor einem Jahr etwa gedacht. Vor einem Jahr hätte dies keiner gedacht. Die negativen Erfahrungen mit staatlichen Institutionen, die Wolfgang Rüdenklau erwähnte, dürften sich mittlerweile um einiges erhöht haben. Down the road. Band of Holy Joy mit Root of Love. 2,5 Stunden hatte die Umweltbibliothek Besuch von der Staatssicherheit. Als sie wieder gingen, fehlten Vervielfältigungsmaschinen und Matrizen. Außerdem waren 7 Leute, unter ihnen auch Wolfgang Rüdenklau, verschwunden. Oder sagen wir mal besser, verhaftet. In einer Erklärung äußerte sich die Umweltbibliothek zu dieser Staatsaktion. Öffentliche Erklärung. In der Nacht vom 24. zum 25. November wurde zwischen 0 Uhr und 2.30 Uhr die Umweltbibliothek des Friedens- und Umweltkreises der Zionskirchengemeinde von etwa 20 Mitarbeitern der Generalstaatsanwaltschaft des Ministeriums für Staatssicherheit durchsucht. Unter Berufung auf eine anonyme Anzeige gegen die Umweltbibliothek, deren Inhalt nicht benannt wurde, drangen Einsatzkräfte in die Dienstwohnung des geschäftsführenden Pfarrers Herrn Simon ein. Es wurden 5 Personen festgenommen, Vervielfältigungsgeräte, Matrizen und Schriftmaterial beschlagnahmt. Die Räume der Umweltbibliothek gehören zur Dienstwohnung des geschäftsführenden Pfarrers. Das Beschlagnahmeprotokoll wurde vom beauftragten Staatsanwalt nicht unterzeichnet. Diese Vorgänge stellen einen eklatanten Rechtsbruch dar. Wir sehen in dieser Aktion gegen die Umweltbibliothek einen Angriff auf alle Gruppen der unabhängigen Friedensbewegung, auf die Ökologie- und Menschenrechtsgruppen. In der Zionskirche begann am 5. September dieses Jahres die erste unabhängige Demonstration von Basisgruppen anlässlich des Olof-Palme-Friedensmarsches. Diese anscheinend hoffnungsvolle Entwicklung, die der DDR auch international gut zu Gesicht stand, wurde durch die jüngsten Vorgänge in Frage gestellt. Während sich gestern in Genf die Außenminister der UdSSR und der USA auf ein wichtiges Abrüstungsabkommen einigten, bereiteten in der DDR die Vertreter des harten Kurses nach altem Muster einen Angriff auf die Friedensbewegung vor. Dies war der vorläufige Höhepunkt eines zunehmenden Drucks auf politisch Engagierte nach dem Honecker-Besuch in der BRD. Wir fordern: 1. Die unverzügliche Freilassung der Festgenommenen. 2. Die Offenlegung der Verdachtsgründe. 3. Die sofortige, vollständige Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Umweltbibliothek. 4. Die Einstellung jeglicher Repression gegen politisch Engagierte. Berlin, den 25. November 1987. Unterzeichner: Umweltbibliothek, Kirche von unten, Initiative Frieden und Menschenrechte, Friedenskreis Friedrichsfelde, Frauen für den Frieden, Gegenstimmen, Glieder der Zionsgemeinde. Das 750. Jahr neigt sich seinem Ende zu. Jetzt wird zum Normalfall zurückgekehrt. Jedenfalls ist es hier in West-Berlin so. Der Vorwurf gegen die 7 Festgenommenen bezog sich unter anderem auf die Herstellung staatsfeindlicher Schriften. Gemeint waren damit die beiden Alternativzeitungen Umweltblätter und Grenzfall. Die in der Umweltbibliothek Festgenommenen gehörten zum Kreis der Umweltblätter. Aber auch Mitarbeiter von Grenzfall blieben nicht verschont. Bei einigen von ihnen wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Die Umweltblätter befassen sich, wie schon erwähnt, mit dem Thema Ökologie. Grenzfall beschäftigt sich mit Menschenrechtsfragen wie zum Beispiel Opposition in der CSSR, also hat Kontakte zur Gruppe Charta 77 und veröffentlicht Hintergründiges zur Geschichte. Die beiden Zeitungen erscheinen nicht im Hochglanzpapierformat, wie zum Beispiel Die Frau in der Sowjetunion, das ist ein unglaublich konservatives Teil, das man mir am Wochenende in die Hand gedrückt hat. Also so erscheinen sie nicht, sondern in DIN A4-Format auf Matrizen abgezogen. Das ist eine ganz mühevolle Arbeit. Und dabei wurden sie dann angeblich ertappt. Am Abend des 25. November kamen dann 5 von den 7 wieder raus. Wolfgang Rüdenklau und Bert Schlegel durften nicht wieder gehen. Währenddessen begann dann vor der Zionsgemeinde eine Mahnwache für die Freilassung der Leute. 50 bis 100 Demonstranten hielten brennende Kerzen in die Hand und dokumentierten: Wir gehen hier nicht weg, bis alle frei sind. Die offiziellen Medien konnten darüber dann nicht ganz hinweggehen. Und bei ADN hörte sich das so an: Eines Nebengebäudes der Zionskirche 7 Personen auf frischer Tat bei der Herstellung staatsfeindlicher Schriften ertappt. Sie wurden zur näheren Untersuchung des Sachverhaltes festgenommen. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. 2 Personen befinden sich in Untersuchungshaft. Die von ihnen benutzte Druck- und Vervielfältigungstechnik zur Herstellung von Materialien staatsfeindlichen Inhaltes wurde dabei beschlagnahmt. Aus allen Beweismaterialien soll der Mitteilung zufolge hervorgehen, dass die festgenommenen Personen hinter dem Rücken der zuständigen kirchlichen Stellen handelten. Soweit ADN. Hermann Kant, Präsident des Schriftstellerverbandes der DDR, äußerte sich gegenüber westlichen Journalisten ebenfalls zum Fall Umweltbibliothek mit aller Deutlichkeit. Ich will nur eines mit aller Deutlichkeit sagen. Wenn es darum ginge, die Umwelt zu schützen, muss man bei uns nicht in die Katakombe. Ich finde diese Äußerung ehrlich gesagt nicht sonderlich deutlich. Auf demselben Kongress meldete sich im Übrigen auch Stefan Hermelin zur Durchsuchung zu Wort. Er meinte, für diese Aktion sind Leute verantwortlich, die von einer Bewegung hin zu einem neuen Denken und vom Abbau von Feindbildern nichts halten. Zu Hermann Kant haben sich dann auch Mitarbeiter der Umweltbibliothek geäußert und haben das Ganze zum Anlass genommen, sich mit einem offenen Brief direkt an Hermann Kant zu wenden. Werter Herr Kant, in der ARD Tagesschau vom 26.11.87 äußerten Sie zur Durchsuchung der Umweltbibliothek in der Zionsgemeinde und zur Verhaftung von Mitarbeitern, dass wer sich in unserem Land für die Umwelt einsetzen wolle, nicht in die Katakomben zu gehen brauche. Ihre Äußerung zeigt, dass Sie schlecht informiert sind oder dass Sie sich im Stress Ihrer Tätigkeit beim Schriftstellerkongress in die Irre haben führen lassen. Deshalb halten wir es für nötig, Sie über die Umweltbibliothek aufzuklären. Sie wird betrieben vom Umwelt- und Friedenskreis der Zionskirchgemeinde. Sie besteht seit über einem Jahr. Sie ist öffentlich, von jedem zu betreten. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 18 bis 22 Uhr. In der Galerie finden dreimal wöchentlich Lesungen, Vorträge, Diskussionen oder Musik und wechselnde Ausstellungen statt. Der Bücherbestand umfasst ca. 1000 Stück. Er wurde durch Spenden erreicht. Herausgegeben wird ein Informationsblatt des Friedens- und Umweltkreises, die Umweltblätter. Wir laden Sie ein und fordern Sie auf, sich bei uns über die Vorfälle zu informieren. Gern können wir auch über einen Termin sprechen, wenn Sie in unserer Bibliothek einmal aus Ihren Werken lesen wollen. Auch eine ausführliche Darlegung und Diskussion über den Schriftstellerkongress würde zahlreiche Besucher interessieren, zumal unsere Presse bekanntlich über die Diskussionsbeiträge der Autoren höchst unvollständig informiert hat. Vielleicht könnten Sie, nachdem Sie sich von der gesellschaftlichen Wichtigkeit unserer Arbeit überzeugt haben, Ihren Einfluss geltend machen und uns zu größeren, besser ausgestatteten Räumen verhelfen. Zumal durch die letzten Tage das Interesse an unserer Arbeit in der DDR und darüber hinaus größer geworden ist. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Umweltbibliothek. Bye. Mit Funtime. Wir hörten eben die Katakombenäußerung von Hermann Kant. Er hat aber auf dem Schriftstellerkongress noch etwas anderes erzählt. Nicht im Zusammenhang mit der Umweltbibliothek, sondern eher allgemein gehalten. Auf diesem Felde wird sich nichts bessern, solange sich irgendeiner von uns schont. Wir haben einen Auftrag: das Maul aufzutun, die Tasten zu schlagen, Denken anzuzetteln und dem Leben das Wort zu reden. Genau das versuchen die Öko- und Friedensgruppen in der DDR schon seit langem. Carlo Jordan, der von Anfang an in der Umweltbibliothek mitarbeitet, antwortet auf die Frage, in welchen Formen sich die Ökoszene entwickelte. Die DDR-Ökologiebewegung begann zunächst sehr stark aktionistisch. Hier im Prenzlauer Berg fanden Radtouren statt und Radelte. Erst in Berlin, als das nicht mehr ging, außen um Berlin herum, also radelte zu großen luftverschmutzenden Betrieben. Im Laufe der Zeit haben sich einige Formen entwickelt, die also eben doch hier in der DDR durchhaltbar sind. Dass es jetzt mehr doch so in Richtung kleine Arbeitskreise geht, die zusammensitzen, etwas ausarbeiten. An einem Beispiel erläutert Carlo, wie von einem Mitglied der Umweltbibliothek versucht wurde, Trinkwasseranalysen vorzunehmen. Er machte zunächst eine Eingabe, keine Reaktion, versuchte dann selbst Wasserproben machen zu lassen. Die wurden ihm nicht abgenommen und hat dann schließlich also über seinen Betrieb diese Probe laufen lassen. Ergebnis, das Grundwasser, also das zukünftige Trinkwasser, war schon erheblich schadstoffbelastet. Man wertete den Vorfall aus, das Trinkwasserschutzgebiet wurde einfach runtergestuft. Bedauerlicherweise ist darüber aber überhaupt nichts in den Medien erschienen. Dann wurde Carlo gefragt, ob die Umweltbibliothek auch mit staatlichen Institutionen zusammenarbeitet. Wir als Ökologen sind da sehr offen und es gibt sehr viele, die in eigenständigen Ökologiekreisen arbeiten und zugleich also auch ein Bein in diesen staatlichen Ökologiegruppen haben. Beispielsweise hat der Kulturbund hier in Berlin zum ersten Mal eine Ökokirmes durchgeführt und die unterschied sich kaum von Veranstaltungen, die wir hier schon seit Jahren machen. Welche Wirkung die Umweltbibliothek haben kann, erläutert Carlo am Beispiel einer Stellungnahme zur Luftverschmutzung in Ost-Berlin, die in den Umweltblättern veröffentlicht wurde. Effekt dessen ist vielleicht, dass gut zwei Monate später ein Luftreinhaltegesetz herauskam, eine Novellierung eines Gesetzes, und vielleicht haben wir da also auch unseren Anteil dran. Auf die Frage, was er als grundsätzliches Problem im Umweltschutz in der DDR ansieht, antwortete Carlo. Dass dieser Ministerratsbeschluss von 1982 über Datenschutz in Umweltfragen aufgehoben wird, dass endlich Glasnost in Umweltfragen hier in der DDR einkehrt. Prince mit Dirty Mind, schmutzige Gedanken. Naja, natürlich ist es spannend herauszufinden, was denn eigentlich die Kirche, in deren Räumen sich die Umweltbibliothek befindet, dazu zu sagen hat. ADN hatte ja gemeldet, dass die Inhaftierten hinter dem Rücken der Kirche gehandelt hätten. Dem widersprach aber der Konsistorialpräsident Ostberlins Stolpe. Er meinte, die Kirche würde für jeden, der ernsthaft gefährdet ist, eintreten. Die Tätigkeit der Umweltbibliothek werde von der Kirche gedeckt. Der Generalsuperintendent der evangelischen Kirche, Bischof Krusche, schwieriges Wort, Bischof Krusche, hielt sich da schon eher etwas zurück. Für viele Gemeinden ist es ein Problem, dass es autonome Gruppen gibt, die nur das Dach der Kirche in Anspruch nehmen, ohne sich auf die Grundlage des Glaubens zu stellen. Nun werden wir nicht in beckmesserischer Weise Fundamentalaussagen des christlichen Glaubens einklagen, aber eines müssen wir, glaube ich, auch von den autonomen Gruppen verlangen, dass sie zumindest im Rahmen der Verfassung bleiben, die ja die Religionsfreiheit zusichert, und dass sie auch im Rahmen der für alle geltenden Gesetze arbeiten. Mit den Strafgesetzen oder Gesetzen ist immer so eine Sache. Nicht umsonst spricht man ja von Gummiparagraphen. Das, was den Leuten vorgeworfen wird, also das, wogegen sie verstoßen haben sollen, hört sich folgendermaßen an. Paragraph 106, staatsfeindliche Hetze. Wer die verfassungsmäßigen Grundlagen der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokratischen Republik angreift oder gegen sie aufwiegelt, indem er Schriften, Gegenstände oder Symbole zur Diskriminierung der gesellschaftlichen Verhältnisse von Repräsentanten oder anderen Bürgern herstellt, einführt, verbreitet oder anbringt, wird mit Freiheitsstrafe von 2 bis zu 10 Jahren bestraft. Paragraph 218, Zusammenschluss zur Verfolgung gesetzwidriger Ziele. Wer eine Vereinigung oder Organisation bildet oder gründet oder einen sonstigen Zusammenschluss von Personen herbeiführt, fördert oder in sonstiger Weise unterstützt oder darin tätig wird, um gesetzwidrige Ziele zu verfolgen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, Verurteilung auf Bewährung, mit Haftstrafe oder mit Geldstrafe bestraft. Anmerkung: Eine andere unbefugte Gründung oder Förderung der Tätigkeit von Vereinigungen ohne gesetzwidrige Zielstellung kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. Paragraph 220, öffentliche Herabwürdigung. Wer in der Öffentlichkeit die staatliche Ordnung oder staatliche Organe, Einrichtungen oder gesellschaftliche Organisationen oder deren Tätigkeit oder Maßnahmen herabwürdigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft. Ebenso bestraft wird, wer Schriften, Gegenstände oder Symbole, die geeignet sind, die staatliche oder öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen, das sozialistische Zusammenleben zu stören oder die staatliche oder gesellschaftliche Ordnung verächtlich zu machen, verbreitet oder in sonstiger Weise anderen zugänglich macht. Right Here von den Go-Betweens. Mit den Strafgesetzen sind die Regisseurin Freya Klier und der Liedermacher Stefan Kraftschick auch schon des Öfteren in Berührung gekommen. Am vergangenen Freitag mussten sie zur Generalstaatsanwaltschaft. Dort erhielten sie eine Rechtsbelehrung. Ihre Texte und Programme stellen eine Herabwürdigung gesellschaftlicher Organisationen und Persönlichkeiten dar. Bei weiteren Auftritten haben sie mit strafrechtlichen Maßnahmen zu rechnen. Wir erinnern uns, Paragraph 220, öffentliche Herabwürdigung. Zweifelsohne hat diese Zwangsmaßnahme etwas mit dem offenen Brief zu tun, den die beiden an Kurt Hager richteten. Aus aktuellem Anlass beziehen wir diesen Brief in diese Sendung mit ein. Werter Herr Hager, mit großer Betroffenheit haben wir Ihren Artikel Friedenssicherung und ideologischer Streit im Neuen Deutschland vom 28.10.87 aufgenommen. Wir sehen in ihm eine klare Absage an den von vielen Menschen dieses Landes erhofften Prozess sozialistischer Umgestaltung. Wir vermissen in Ihrem Artikel jeden Ansatz, den Dialog endlich auch mit den verständigungsbereiten Kräften hier in unserem Land in Gang zu bringen. Die Politik der DDR wurde in fast 4 Jahrzehnten derartig stark von der Entwicklung in der Sowjetunion geprägt, dass wir hier durchaus unter ganz ähnlichen Konflikten leiden wie die Menschen dort. Hier wie dort herrscht eine große Kluft zwischen den Regierenden und einem Großteil der Bevölkerung, der an allen politischen Entscheidungen keinerlei Anteil hat. Hier wie dort erzeugt die Allgegenwart der Staatsmacht eine gesellschaftliche Apathie, die ihren Ausdruck im politischen Desinteresse der Werktätigen findet. Hier wie dort äußern häufig gerade junge Menschen das Gefühl, zukunftslos zu sein. Gorbatschows Kurs der Offenheit und Umgestaltung ist der heute einzig mögliche Weg, diese Probleme zu lösen. Der einzig mögliche Weg, um sozialistische Demokratie in allen Bereichen des politischen Lebens wirkungsvoll und mündig zu entfalten. Mit ihrer Absage an diese Politik für das Territorium der DDR unterdrücken sie weiterhin die öffentlich-kritische Analyse der Verhältnisse in der DDR, die jedoch dringend nötig wäre, um das Vertrauen vieler Menschen in eine wirklich sozialistische Entwicklung unseres Landes neu zu beleben. Wir lesen vom nimmermüden Lob, das die westlichen Friedensbewegungen zollen. Doch wir fragen, was ist mit den vielen Menschen hier, die seit einem Jahrzehnt für die gleichen Friedensgedanken eintreten? Was ist mit denen, die von den Universitäten flogen, ihre Arbeit verloren, Ordnungsstrafen bezahlen mussten, eingesperrt wurden, nur weil ihnen ein paar Jahre früher aufging, dass es letztlich keinen Unterschied macht, ob das Teufelszeug mit SS-20 oder Pershing beschriftet ist? Wir sind der Allgegenwart eines Sicherheitsapparates ausgesetzt, der das ihm Mögliche versucht, unsere Auftritte in kirchlichen Räumen zu verhindern. Wir betrachten unsere Telefonblockaden, die Postsperren und die Reiseverbote als Angriff auf unsere menschliche Würde und unsere Arbeit als sozialistische Künstler. Wir sind betroffen von den Übergriffen des Staates auf kirchliche Gemeindearbeit. Trotz äußerst begrenzter Werbemöglichkeiten kamen in den vergangenen 2 Jahren mehr als 80.000 Menschen in unsere Theaterabende und Liederkonzerte. Wir erleben das starke gesellschaftliche Bedürfnis nach ehrlicher, kompromissloser Kunst. Ein Bedürfnis, das in ihrer Kulturpolitik keine Berücksichtigung findet. Wieder wurde ein Liederprogramm Kraftschicks von ihren Funktionären abgelehnt, weil es, so die Begründung, weder den kulturpolitischen Grundsätzen noch den Interessen der DDR entspricht. Wann endlich hören Bürokraten auf, über Grundsätze und Interessen einer Bevölkerung zu bestimmen? 2 Jahre lang haben viele Menschen mit Spendengeldern unsere Existenz und künstlerische Weiterarbeit ermöglicht. Wir haben Solidarität erfahren, ohne die wir hier nicht hätten leben können. Und wir sehen darin ein Zeichen, dass sich mehr und mehr Menschen in unserer Gesellschaft als mündige und selbsthandelnde Wesen begreifen wollen. Deshalb möchten wir an einer Stelle, die uns besonders am Herzen liegt, mit einem eigenen Projekt neues sozialistisches Denken und Handeln in Gang bringen. Wir beantragen mit diesem Brief eine der leerstehenden Fabrikhallen in Berlin-Mitte oder Prenzlauer Berg, um unsere Vorstellungen von sozialistischer Kunst in eigener Verantwortung verwirklichen zu können. Wir garantieren mit unserer Arbeit die Einhaltung jener Kriterien, für die Bert Brecht 1951 in einem offenen Brief an die deutschen Künstler und Schriftsteller eintrat. Erstens, völlige Freiheit des Buches mit einer Einschränkung. Zweitens, völlige Freiheit des Theaters mit einer Einschränkung. Drittens, völlige Freiheit der bildenden Kunst mit einer Einschränkung. Viertens, völlige Freiheit der Musik mit einer Einschränkung. Fünftens, völlige Freiheit des Films mit einer Einschränkung. Die Einschränkung: keine Freiheit für Schriften und Kunstwerke, welche den Krieg verherrlichen oder als unvermeidbar hinstellen, und für solche, welche den Völkerhass fördern. Hochachtungsvoll, Freier Klier, Theaterregisseurin, Stefan Kraftschick, Liedermacher. We'll be right back. In the Middle of the Land von den Hoodoo-Gurus. Langsam fühlt es sich hier im Studio, dabei findet die Party doch erst morgen statt, Jungs. Die prima Nachrichtensprecherin von Radio 100 hat es heute Abend schon mehrfach verkündet. Seit Sonntag sind Wolfgang Rüdenklau und Gerd Schlegel wieder auf freiem Fuß. Das ermöglichte es ihnen dann noch am gleichen Tag an der Protestversammlung in der Eliaskirche teilzunehmen. 600 Leute waren dort laut Tageszeitung, ist immer eine kleine Einschränkung, versammelt. Im Vorfeld hatte sich die Polizei bemüht, für potenzielle Teilnehmer aus Halle, Leipzig, Jena und Dresden Reiseverbote auszusprechen. Trotzdem gelangten immerhin 600 noch in die Kirche. Abends zogen dann 300 Teilnehmer mit brennenden Kerzen in einem Schweigemarsch zur Zionskirche. Die seit Mittwoch bestehende Mahnwache wurde bis Freitagabend ausgesetzt. Die Leute sind zwar wieder freigelassen, aber das Material, das beschlagnahmt wurde, rücken die zuständigen Organe noch nicht raus. Die Umweltblätter mussten daher in einer Notausgabe erscheinen. Diejenigen, die übrigens bis zum vergangenen Sonntag an der Mahnwache teilgenommen hatten, wurden von der Bevölkerung oder sagen wir mal von Teilen der Bevölkerung mit Schrippen, Kuchen und Getränken versorgt. Die Westberliner AL und die Grünen haben Solidaritätsadressen geschickt und Ersatzmaterial angekündigt. Und wie ebenfalls schon in den Nachrichten gemeldet, hat der Rostocker Rechtsanwalt Schnur heute mit der Generalstaatsanwaltschaft gesprochen. Es ging um das weitere Vorgehen gegen 4 Mitarbeiter der Umweltbibliothek. So wie uns eben gemeldet wurde, werden die Mitarbeiter der Umweltbibliothek und der Initiative Frieden und Menschenrechte auch weiterhin überwacht. Und ein polnischer Vertreter des Öko-Clubs Krakow ist auf der Rückfahrt mehrere Stunden festgehalten worden. Die Exemplare der Umweltblätter, die er dabei hatte, wurden beschlagnahmt. Abschließend haben wir noch einen telefonischen Kommentar von Vera Wollenberger, die eine Einschätzung der Ereignisse versucht. Mit den jüngsten Ereignissen ist die Friedensbewegung zu einer neuen Stufe gereift. Sie hat bewiesen, dass sie trotz zum Teil erheblicher inhaltlicher Meinungsverschiedenheiten unter den Gruppen zu gemeinsamer solidarischer Aktion fähig ist. Mit der Warnwache hat sie sich ein neues, sehr wirkungsvolles politisches Instrument geschaffen, das noch dadurch an Bedeutung gewinnt, dass sich die Kirchenleitung von Berlin-Brandenburg dahinter stellt und sich an künftigen Mahnwachen beteiligen will. Für die Friedensbewegten unseres Landes, die in einem Zustand permanenter Rechtsunsicherheit leben, ist es ein gewisser Schutz, dass von nun an, sobald man einen politisch Engagierten verhaftet, die Mahnwache an der Zionskirche stehen wird. Die Beamten werden sich in Zukunft jeden Übergriff sehr viel genauer überlegen müssen. Genauso wichtig ist der Beschluss, das Büro der Mahnwache zu einer ständigen Einrichtung werden zu lassen. Damit gibt es erstmals die Möglichkeit, alle Repressionen des Staatsapparates gegen politisch Engagierte an einer Stelle zu melden, sofort der Öffentlichkeit bekannt zu machen und den Betroffenen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen. Wenn die Basisgruppen jetzt zu ihrer alltäglichen Arbeit zurückkehren, können sie das mit dem Bewusstsein tun, dafür bessere Bedingungen als je zuvor zu haben. Die Kirchenleitung hat angekündigt, dass sie die volle Arbeitsfähigkeit der UB wiederherstellen und sogar verbessern will. Die vierte Forderung der Mahnwache, die Einstellung aller Repressionen gegen politisch Engagierte, bleibt bestehen und wird in Zukunft immer wieder durch punktuelle, dezentrale Aktionen der Basisgruppen im ganzen Land bekräftigt werden. Es geht schließlich darum, die verfassungsmäßig garantierten Rechte und Freiheiten mit Leben zu erfüllen und durchzusetzen, dass jeder, der sich im Rahmen der Gesetze bewegt, auch Rechtsschutz und Rechtssicherheit genießt. Es bleibt viel zu tun. Die Mitarbeit jedes Einzelnen wird dringend gebraucht. Punkt. Yeah. Und zum Schluss immer noch ein paar Veranstaltungstipps wie immer. Zunächst die Tipps in der Umweltbibliothek in der Kriebenowstraße 16. Am 3.12. um 20 Uhr Frank Weise liest Gedichte. Am 6.12. um 17 Uhr Alles muss einen Namen haben. Molti zeigt Techniken der Karikatur. Am 6.12. um 20 Uhr Matthias Wulst und Rainer Rotte, Lesung literarischer Texte. Und am 20.12. um 20 Uhr Gerd Neumann liest aus seinem neuen Buch Die Geheimsprache, der Kesselreiniger. Morgen am 1.12. um 19.30 Uhr findet in der Golgatha-Kirche in der Ziegsstraße eine Andacht und Diskussion zu den Ereignissen statt. Das gleiche dann auch einen Tag später, am 2.12. um 18 Uhr in der Auferstehungskirche Friedensstraße. Am 4.12. um 20 Uhr in der Zionskirche. Die Kirchenleitung und Rechtsanwalt Schnur berichten über ihre Gespräche mit dem Staatssekretariat für Kirchenfragen und der Generalstaatsanwaltschaft über die Vorgänge um die Umweltbibliothek. Am 14.12. um 19 Uhr im Gemeindehaus der Kirche Friedrichsfelde am Tierpark 28 der Krieg in Afghanistan, Vortrag und Diskussion. Und ganz neu, es gibt Pinockel, das Schwulen- und Lesbencafé. Das hat jeden Mittwoch um 18 Uhr in der Studentengemeinde Invalidenstraße 4 geöffnet. Das war's mit Radio Glasnost. Wir verabschieden uns wieder für 4 Wochen und melden uns dann wieder am 28.12. auf UKW 103,4 MHz. Peter Thomé, der mich jetzt ablöst, macht übrigens eine Sendung über Sowjetjazz. Ich sag noch schnell, wer mitgemacht hat. Die Redaktion hatte Dieter Rulf. Die Technik fuhr Susi Werli, die Aufnahmeleitung hatte auch Dieter Rulf, die Musikredaktion hatte Tom und am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marenbach.